Unsere Lage hatte sich völlig verändert. Einen Augenblick vorher feuerten wir aus der Deckung auf einen Feind, der unseren Schüssen bloßgestellt war. Jetzt aber lagen wir ohne Deckung und konnten keinen Schlag erwidern. Das Blockhaus war voll von Pulverdampf und diesem Umstand verdankten wir unsere verhältnismäßige Sicherheit. Geschrei und Getümmel, Aufblitzen und Knall von Pistolenschüssen und ein lautes Stöhnen klangen mir in den Ohren. »Auf, Jungs, auf! Packt sie draußen an! Nehmt die Säbel!« rief der Kapitän. Ich ergriff einen Stutzsäbel von dem Haufen und bekam dabei von einem anderen, der gleichzeitig nach einer Waffe griff, einen Schnitt über die Fingerknöchel, den ich aber kaum fühlte. Ich sprang aus der Türe in den hellen Sonnenschein hinaus. Irgendeiner lief dicht hinter mir, ich wusste nicht wer. Gerade vor mir verfolgte der Doktor seinen Angreifer den Berg hinunter. Gerade als ich hinsah, schlug er ihm die Parade durch und der Mann stürzte mit einer großen, klaffenden Wunde über das ganze Gesicht zu Boden und streckte alle Viere von sich. »Ums Haus herum, Jungs, ums Haus herum!« schrie der Kapitän und ich bemerkte trotz dem Getümmel, dass seine Stimme einen merkwürdigen Klang hatte. Mechanisch gehorchte ich, wandte mich nach Osten und lief mit geschwungenem Säbel um die Ecke des Hauses herum. Im nächsten Augenblick sah ich mich Anderson gegenüber. Er brüllte laut auf und seine Klinge, die er über dem Kopf schwang, blitzte in der Sonne. Ich hatte keine Zeit, mich zu fürchten. Da aber der Schlag nicht sofort fiel, sprang ich ihm nur zur Seite, glitt in dem losen Sand aus und rollte den Abhang hinunter. Als ich aus der Tür gesprungen war, kletterten die anderen Meuterer bereits die Palisaden hinauf, um uns den Garaus zu machen. Einer von ihnen, ein Bursche mit einer roten Nachtmütze auf dem Kopf, der seinen Stutzsäbel zwischen den Zähnen hielt, war sogar schon oben und hatte das eine Bein auf der Innenseite. Nun, alles ging so ungeheuer schnell, dass alles sich noch in derselben Stellung befand, als ich wieder auf meinen Füßen war. Der Kerl mit der roten Nachtmütze war immer erst halb über den Zaun hinüber und ein anderer streckte gerade seinen Kopf über die Palisaden. Indessen, in diesem Nu, war der Kampf schon vorüber und der Sieg war unser. Gray, der mir auf dem Fuße gefolgt war, hatte den großen Bootsmann niedergeschlagen, bevor dieser Zeit hatte, seine Klinge wieder hochzubringen. Ein anderer Pirat war an einer Schießscharte erschossen worden, als er gerade in das Blockhaus hineinfeuerte. Er lag im Todeskampf, die rauchende Pistole noch in der Hand. Einen dritten hatte der Doktor, wie ich gesehen hatte, mit einem Hiebe niedergestreckt. Von den Vieren, die über die Palisaden geklettert waren, blieb nur ein einziger übrig. Und dieser, der seinen Säbel verloren hatte, kletterte jetzt in Todesangst wieder über die Pfähle. »Schießt! Schießt aus dem Haus heraus!« rief der Doktor. »Und ihr, Jungs, zurück in die Deckung!« Aber seine Worte wurden nicht beachtet. Es wurde kein Schuss gefeuert und der letzte Angreifer entrann und verschwand mit den übrigen im Walde. Binnen 3 Sekunden blieben von den Angreifern nur die 5 Gefallenen zurück, 4 auf der Innenseite, einer auf der Außenseite der Palisade. Der Doktor, Gray und ich rannten in vollem Lauf nach dem Blockhaus, um Deckung zu suchen. Die Überlebenden mussten bald wieder unter den Bäumen sein, wo sie ihre Musketen zurückgelassen hatten, und das Feuer konnte jeden Augenblick wieder eröffnet werden. Der Rauch hatte sich inzwischen aus dem Blockhaus einigermaßen verzogen, und wir sahen auf den ersten Blick, welchen Preis wir für den Sieg bezahlt hatten. Hunter lag betäubt neben seiner Schießscharte. Joyce lag an der seinigen. Er war durch den Kopf geschossen und rührte sich nicht mehr. In der Mitte des Raumes stützte der Squire den Kapitän. Einer war so bleich wie der andere. »Der Kapitän ist verwundet«, sagte Herr Trelawney. »Sind Sie davon?«, fragte Smollett. »Alle, die es konnten, das können Sie glauben«, antwortete der Doktor. »Aber 5 von Ihnen werden niemals wiederkommen.« 5! Rief der Kapitän. »Na, das ist besser. 5 gegen 3, so bleiben wir 4 gegen 9. Das ist für uns ein besseres Verhältnis als im Anfang. Damals waren wir 7 gegen 19, oder glaubten wenigstens, dass das Verhältnis so stehe, und das war für unsere Rechnung ebenso schlimm.« Übrigens waren die Meuterer bald nur noch 8 an der Zahl. denn der Mann, den Herr Trelawney bei der Kanone auf Deck des Schoners niedergeschossen hatte, starb an demselben Abend an seiner Wunde. Aber dies war natürlich der Partei im Blockhaus damals noch nicht bekannt, sondern stellte sich erst später heraus.